Atem raubt. Steh auf, mein Freund. Ist keiner sonst mehr da, der an uns glaubt. Halt durch, mein Freund. Auch wenn der Weg uns immer schwerer fällt und Sturm entgegenbläst, wir halten durch zusammen, was bleibt uns sonst? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es greift das Eisloch uns mit kalter Hand. Steh